Karl-Heinz Schreiber, Geschäftsmann mit vielfältigen Verbindungen, gilt als Schlüsselfigur im CDU-Spendenskandal und schillernde Persönlichkeit. Kurz bevor der Bundestagsuntersuchungsausschuss die Akten schließt und einen Abschlussbericht vorlegt, hat sich Schreiber nochmals als aussagewilliger Zeuge angeboten und so sind Ausschussmitglieder nach Kanada geflogen, um Schreiber zu befragen. Jakob Meyer in Toronto, wie ist denn die bisherige Einvernahme verlaufen? Spannend ist die verlaufen. Karl-Heinz Schreiber hat zunächst mal erklärt, dass hinter einem Tarnnamen in seinem Kalender, nämlich dem Tarnnamen Maxwell, nicht wie bisher die Ermittler vermutet haben, Max Strauß, also der Sohn von Franz Josef Strauß, stecken soll, sondern dass dahinter ein CSU-Spendensammler steckt. Und das würde bedeuten, dass die 5,2 Millionen Mark, die da geflossen sind von Schreiber in Richtung Maxwell, dass die eben nicht an Max Strauß gegangen sind, wie bisher angenommen, sondern dass die an die CSU gegangen sind. Und das wäre natürlich ein Hammer, der die Union im Wahlkampf empfindlich treffen würde, wenn es denn stimmen sollte. Belege hat Karl-Heinz Schreiber dafür noch nicht beigebracht. Dann sah es am Nachmittag zunächst so aus, als würde das Ganze wieder relativiert. Da sagte Schreiber dann nämlich, das Ganze sei nicht der Partei der CSU direkt zugegangen, sondern in einen Fonds geflossen. Dann sagte Schreiber allerdings, dass die Erträge aus diesem Fonds dann doch wieder der Partei zugute gekommen sein sollen und dass Edmund Stoiber, der CSU-Chef und Kanzlerkandidat der Union, dass Edmund Stoiber also davon gewusst habe, dass diese Erträge an die CSU geflossen seien. Und ein zweiter Hammer, den Schreiber heute hier losgelassen hat in Toronto, der ist der, dass er sagte, der flüchtige Ex-Staatssekretär Holger Pfahls, der im Zusammenhang mit der Panzerlieferung an Saudi-Arabien gesucht wird, weil da Schmiergeldzahlungen vorgenommen wurden und Pfahls der Steuerhinterziehung verdächtigt wird. Holger Pfahls also soll nicht 3,8 Millionen Mark Schmiergeld bekommen haben, wie bisher angenommen wurde, sondern ein Teil dieses Geldes soll ebenfalls der CSU zugute gekommen sein. Also das sind alles Behauptungen und Anschuldigungen, die noch nicht direkt bewiesen worden sind, für die Karl-Heinz Schreiber keine Belege beigebracht hat. Und entsprechend waren auch die Reaktionen der Ausschussmitglieder. CDU-Obmann Andreas Schmidt im Ausschuss sagt, Karl-Heinz Schreiber ist unglaubwürdig, der versucht nur, den Ausschuss für seine Zwecke zu instrumentalisieren, sich sinngemäß wichtig zu tun. Und der SPD-Obmann im Ausschuss, Frank Hofmann, allerdings erklärt, die Aussagen Schreibers seien neu für den Ausschuss und sie seien sehr spannend für den Ausschuss. So sehen es auch der Vertreter der Grünen, Hans-Christian Ströbele, und die PDS-Abgeordnete Evelyn Kenzler, die sagen auch, wenn das denn stimmt, wie gesagt, große Vorbehalte noch, wenn das denn stimmt, dann hat die CSU ein ähnliches Problem wie die CDU. Dann wäre es nämlich auch so, dass die CSU Spenden gestückelt hätte, um diese Spenden dann am Rechenschaftsbericht und an den ausgewiesenen Kassen der Partei vorbei in die eigene Kasse zu wirtschaften. Also dann auch schwarze Kassen bei der CSU. Wie gesagt, Belege, Beweise dafür gibt es noch nicht. Herr Meyer, hat denn Schreiber zu erkennen gegeben, dass er dafür Belege vorbringen kann und wann er das tun will? Schreiber hat immer wieder gesagt, ich werde Unterlagen aus der Schweiz unter anderem beibringen. Ich werde Belege für meine Behauptungen beibringen. Bisher hat er es noch nicht getan. Wir haben morgen noch einen Ausschusstag, also bis Vormittag Ortszeit hier wird noch weiter verhandelt, wird Schreiber noch weiter befragt in der Residenz des Generalkonsuls hier in Toronto und möglicherweise wird er dann Butter bei die Fische bringen und dann konkret Beweise für seine Anschuldigungen vorbringen. Aber wie gesagt, wir wissen das noch nicht. Wir sind darauf angewiesen, dass da noch mehr kommt. So viel dann für den Augenblick. Jakob Meyer war das direkt aus Toronto. Und wir bleiben in gewisser Weise beim Thema. Als nämlich SPD-Generalsekretär Müntefering letzte Woche zum wiederholten Mal erklärte, der Spendenskandal der Kölner SPD sei aufgeklärt, wusste er es vielleicht nicht besser, aber spätestens die heutigen Presseberichte und die anschließende amtliche Bestätigung geben ein anderes Bild und einen Umfang wieder, der die Partei noch in größere Schwierigkeiten bringen dürfte. Und am Abend hat es auch schon erste personelle Konsequenzen auf diese Weiterung hingegeben. Dazu Einzelheiten im Bericht von Frank Überall. Der 59-jährige Heinz Lüttgen ist eine Art sozialdemokratisches Urgestein. 27 Jahre lang hatte er die SPD im Kölner Stadtrat vertreten, bis er nun wegen der Spendenaffäre seinen Hut nahm. Lüttgen fühlt sich weiter unschuldig. Doch sein Wunsch, seine Ämter bis zur Klärung aller Vorwürfe nur ruhen zu lassen, war offenbar nicht durchzuhalten. Fraktionssprecher Martin Börschel erklärt, wie der bedrückte Lüttgen seinen Rücktritt begründet hat. Weil er uns glaubhaft versichert hat, dass in der öffentlichen und auch parteiinternen Debatte für ihn ein Punkt erreicht ist, der an die Grenze der Belastbarkeit geht. Und insofern nehmen wir das so mit Bedauern zur Kenntnis und respektieren das. Das Verfahren Lüttgens vor dem Schiedsgericht der nordrhein-westfälischen SPD dauerte ihm also einfach zu lange. Die Landespartei hat aber nicht nur bei Lüttgen Mühe mit einer raschen Aufklärung. Nach wie vor hat kein einziges der eingeleiteten Verfahren richtig begonnen. Durch Rücktritte in den Schiedskommissionen wird die Aufklärung der Vorgänge um fingierte Spendenquittungen möglicherweise noch länger hinausgezögert. Martin Börschel erläutert, warum der Fall Lüttgen in dieser Hinsicht kein Einzelfall sei. Im Übrigen wollen wir seinen Schritt dazu nutzen, nochmal eindringlich auch die Landespartei aufzufordern, mit den Schiedsverfahren voranzumachen. Wir erwarten, dass die Landespartei ihren satzungsgemäßen Pflichten nachkommt, unter Einhaltung der Formen und Fristen zügig die Schiedsverfahren, die sie eingeleitet hat, zu Ende bringt. Im Kölner Stadtrat ist von 4 Mitgliedern der SPD-Fraktionsspitze durch den Spendenskandal nur noch Dörte Gerstenberg als einzige Vizevorsitzende übrig geblieben. Und selbst sie sieht sich Spendenvorwürfen ausgesetzt. Wie ein möglicher Neuanfang nun konkret aussehen soll, ließ die Kölner SPD deshalb offen. Wahrscheinlich ist aber, dass der 28-jährige Martin Börschel kurzfristig den Fraktionsvorsitz übernimmt. Über die näheren Umstände weiterer illegaler Spendenzahlungen, die der bereits früher zurückgetretene Fraktionschef Norbert Rüther jüngst bei der Justiz eingeräumt hatte, will die Fraktion noch nicht spekulieren. Man wolle in Ruhe die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten, hieß es. Die aber hat weiterhin eine Nachrichtensperre verhängt. Schließlich wolle man die umfangreichen Untersuchungen im Kölner Schmiergeld- und Spendenskandal nicht durch öffentliche Stellungnahmen gefährden. Zum ersten Mal seit dem Abzug der israelischen Panzer von seinem Verwaltungssitz hat Palästinenserpräsident Arafat heute Ramallah verlassen. Ortsbesichtigungen in Bethlehem, Jenin mit den Zerstörungen im Verlauf der israelischen Aktion und anderen Städten waren angesagt. Und Arafat gab sich schon wieder kämpferisch nach dem Beschluss von Israels Regierungspartei Likud aus der vergangenen Nacht gegen einen eigenen Palästinenserstaat. Die verschiedenen Ereignisse fasst Hans-Joachim Wiese zusammen. In der größten israelischen Regierungspartei, dem Likud, ist der Machtkampf zwischen Ministerpräsident Sharon und seinem Erzrivalen Benjamin Netanyahu offen ausgebrochen. Das Likud-Zentralkomitee stimmte in einer zeitweise turbulent und chaotisch verlaufenden Sitzung mit großer Mehrheit für einen Antrag von Netanyahu. Danach lehnt der Likud einen unabhängigen Palästinenserstaat ohne jedes Wenn und Aber jetzt und in Zukunft ab. Sharon kämpfte ebenso verzweifelt wie vergeblich um eine Verschiebung der Abstimmung. Aus taktischen Erwägungen und unter enormem internationalen Druck hatte er einen Palästinenserstaat in letzter Zeit nicht vollständig ausschließen wollen. Gleichzeitig stellte er ihn aber unter so viele Vorbehalte und Bedingungen, dass seine Ausrufung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden würde. Auf Kritik stieß der Likud-Beschluss bei Sharons wichtigsten Koalitionspartner, der Arbeitspartei, die aber die Regierung nicht verlassen werde, sagte Außenminister Shimon Peres. Dieses ganze Drama und dieses Melodrama und diese Shows, das ist armselig. Schließlich steht auch das Schicksal des Staates Israel und das Schicksal des jüdischen Volkes auf der Tagesordnung. Wir müssen entscheiden, was wir wollen. Entweder zwei Staaten westlich des Jordanflusses oder einen Staat, in dem wir nicht mehr die Mehrheit sein werden. Vor dieser Entscheidung kann man sich nicht drücken, egal was der Likud sagt. Palästinenserpräsident Arafat verurteilte den Likud-Beschluss scharf und sagte, er zerstöre die Oslo-Vereinbarungen endgültig. Zuvor hatte er sich erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Wir hoffen, dass wir diesen unabhängigen palästinensischen Staat haben werden, Seite an Seite mit Israel als jüdischem Staat. Ich vergesse nie, dass das unsere Cousins sind. Nach dem Ende der israelischen Belagerung hat Arafat heute erstmals seit rund 5 Monaten sein Hauptquartier in Ramallah verlassen und einen Rundflug über die Autonomiegebiete unternommen. Weil die israelische Luftwaffe seine eigenen Hubschrauber schon vor längerer Zeit in Schutt und Asche gelegt hatte, benutzte Arafat einen Helikopter, der ihm von der jordanischen Regierung zur Verfügung gestellt wurde. Erstes Ziel war Bethlehem, wo er von Vertretern der Autonomiebehörde sowie moslemischen und christlichen Geistlichen herzlich begrüßt wurde. Anschließend besichtigte er die Geburtskirche, deren rund 5-wöchige Belagerung durch israelische Truppen erst am vergangenen Freitag zu Ende gegangen war. Weitere Ziele von Arafat waren die Westbankstädte Jenin und Nablus. Ein Besuch des Flüchtlingslagers in Jenin wurde kurzfristig abgesagt, aus Sicherheitsgründen, wie es ohne nähere Angaben hieß. Die praktischen Folgen der jüngsten Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern mit der Belagerung der Geburtskirche in Bethlehem standen heute auf der Tagesordnung bei den EU-Außenministern in Brüssel. Schließlich hatte die Europäische Union an der Zwischenlösung des Problems mitgewirkt. Nun ging es konkret